إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، wir machen weiter mit der Erklärung von Surah Al-Salam und wir sind bei Kitab al-Jami' Hadith 1415 und der Unterricht sei verrabisch und deshalb Geduld mitbringen. Barakallahu fi jazakum khair. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. أخرجه الترمذي وحسنه وسنده منقطع. والحديث هذا موضوع، الله تعالى أعلى وأعلم، وهو شديد الضعف. بارك الله فيكم. حديث 1415 معاذ بن جبل رضوان الله عليه hätte gesagt, dass der Prophet صلى الله عليه وسلم hätte gesagt, wer sein Bruder mit etwas verpönt, mit einer Sünde verpönt, wird nicht sterben, bis er diese Sünde auch macht. Diese Überlieferung ist bei Tirmidhi und die Überlieferungskette ist unterbrochen und diese Überlieferung ist eigentlich gelogen und erfunden. Aber natürlich soll man aufpassen, dass man die anderen nicht verpönt. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له. أخرجه الثلاثة وإسناده قوي وهو حسن عند الترمذي. الويل الهلاك. وهذا تحذير من الكذب حتى ولو كان مازحا أو حتى ليضحك القوم. والكذب يا أخوة يهدي إلى الفجور، فجور يهدي إلى النار، لذلك الإنسان يبتعد عن الكذب وحتى ولو كان هذا الكذب لإضحاك القوم، وهذا تحريم خاص. وكذلك يحرم على المستمعين استماع الكذب حتى ولو كان مازحا، لأنه من باب الإقرار ب الذنب، وهذا من الكبائر، هذا من الكبائر. والكذب إن أبيح لا يباح إلا في ثلاث: الرجل يصلح بين الرجلين، الرجل يحدث امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب. أما الكذب عموما فهذا كذب، فالكذب حرام، إلا طبعا إن كانت مثل هذه المسألة التي تكلمنا عليها، وهذا فيه عظم تحريم الكذب، فالإنسان ينتبه. بارك الله فيكم. بهز ابن حكيم von seinem Vater, von seinem Großvater, er sagte, der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte, weh demjenigen, oder Tod ist für denjenigen, der etwas sagt und dabei lügt, damit die Leute lachen. Weh ihm, weh ihm, oder Tod für ihn, Tod für ihn. Das Hadith ist bei den drei. Das ist Tirmidhi, Nasa'i, Abu Dawud. Und bei Tirmidhi ist es Hassan, ist es Hassan und auch bei Abi Dawud. Awaylun lahu, wehe ihm, oder Tod für ihn bedeutet nicht töten ihn, sondern das ist eine arabische Wortwendung. Wenn im Arabischen man sagt, Tod für jemanden, das heißt nicht schlachten oder töten, sondern das bedeutet, das, was diese Person macht, ist sehr schlimm. Ist sehr schlimm, als ob er stirbt. Deshalb sagte der Prophet, wehe, das ist mit einer Strafe verbunden am letzten Tag. Derjenige, der lügt, auch wenn er lügt als Spaß, also der macht Spaß und dann fängt er zu lügen, damit die anderen lachen. Und das ist verboten in unserer Religion. Weil Lügen führt, wal'iyadu billah, zu Sünde. Und die Sünde führt in die Hölle. Und Lügen an sich selbst ist eine große Sünde in unserer Religion. Und hier geht es um eine Art von Lüge, die spezifisch ist, die speziell ist. Dass man nicht schlecht meint, sondern da meint man was Gutes, damit die Leute lachen. Aber dabei lügt. Trotzdem ist das haram. Und barakallahu fikum, derjenige, der lügt, der wird eine Strafe bekommen. Und zwar, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ich habe im Traum geträumt, dass zwei Männer zu mir gekommen sind und die haben ihm gesagt, die waren zwei Engel, die haben gesagt, komm mit. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist mit ihnen gegangen. Dann hat er eine Person gesehen, der tut so Haken in dem Mund und Nase und Auge von einem anderen und das wird alles geschnitten. Zerrissen. Dann wird das gut, dann kommt das auf der anderen Seite und so weiter. Immer. Der sagt, was ist das, Subhanallah? Dann sagt, das ist eine Person, die lügt und verbreitet Lügen bis in die verschiedenen Gebiete. Das ist seine Strafe im Grab und am letzten Tag mit der Allah. Deshalb auch, man darf nicht dabei sitzen. Wenn man anfängt zu lügen, darf man dabei nicht sitzen. Weil wenn du dabei sitzt, auch wenn die Person sagt, ich mache Spaß. Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Und da sollte man nicht dabei bleiben. Weil wenn du dabei bleibst, dann bestätigst du etwas, was haram ist in unserer Religion. Wenn Lügen erlaubt wäre, dann ist es in drei Fällen erlaubt. Und ich sage hier, damit ihr versteht, wenn man sagt, wenn Lügen erlaubt wäre, das heißt nicht, dass Lügen erlaubt ist. Lügen ist haram. Aber hier, man sagt etwas, was normalerweise nicht die genaue Wahrheit ist, dann in drei Fällen. Wenn ein Mann zwischen zwei Leute schlichten will, wenn eine Person zwischen zwei Leute schlichten, zwei Leuten schlichten will, und der sagt etwas, damit sie näher zueinander finden, das ist hier keine Lüge. Zweitens, wenn ein Mann seine Frau etwas sagt, damit sie mit ihm zufrieden ist, das ist kein Problem. Und drittens, im Kriegfall. Beispiel, dass man das falsch versteht. Zum Beispiel ein Bruder hat mit dem anderen Problem und du sagst ihm, der liebt dich für Allah, der sagt, du bist gut und so weiter. Der geht zu dem anderen, der sagt, MashaAllah, der hat von dir sehr gut gesprochen, er hat von dir nicht schlecht gesprochen und so weiter. Damit eventuell, dass du schlichten kannst. Das ist einfach, das geht. Weil normalerweise ein Muslim liebt seinen Bruder für Allah. Du hast hier nicht gelogen, allgemein. Deshalb zweitens, eine Frau ist mit ihrem Mann zum Beispiel unzufrieden, weil sie denkt, der liebt sie nicht. Vielleicht, der liebt sie auch nicht. Deshalb sage ich, ich liebe dich mehr als alles und du bist mein Leben, du bist mein, ich weiß nicht was und so weiter. Ja. Obwohl das nicht stimmt, ja, das ist die Sache. Drittens, Barakallahu fikum, im Krieg. Das wird angenommen, du wirst gefangen genommen. Und deine Gruppe, deine Truppe ist daneben. Und die fragen dich die anderen, wo sind deine, wo sind die, die Soldaten, die anderen Soldaten? Du bist so schlau, sagst ja, wir leben hier. Ja, wir dürfen nicht lügen. Na, dann machst du, hast du alles kaputt. Deshalb in diesem Zusammenhang muss man aufpassen, Barakallahu fikum, sagt man nachher. Das heißt, das ist nicht Lügen, das ist nicht Lügen. Was bedeutet Lügen? Lügen ist, dass man die Wahrheit bedeckt oder die Wahrheit verändert absichtlich. Aber hier in diesem Zusammenhang, du änderst nichts, sondern du nimmst nur die Grundlage. Und deshalb Lügen im Islam ist haram, verboten und einer der größten Sünde. Und wir dürfen nicht lügen. Aufpassen bitte. Weil einige Leute, die lügen im Namen der Religion. Das dürfen wir nicht als Muslim. Wenn du etwas nicht weißt, dann schweigst du. Da fängst du an, nicht zu lügen. Und manche machen das heute auch im Wissen. Man, der weiß nicht. Du sagst ihm, wo steht dieses Hadith? Der weiß nicht. Aber der schämt sich vor den Leuten, zu sagen, ich kann mich jetzt nicht erinnern. Weil die Leute sagen, ah, dann fängt er an zu lügen und sagt, das steht hier oder steht hier. Möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Oder die Lügen über den Propheten oder über Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist am schlimmsten, Lüge über Allah und Lüge über den Propheten. Weil der Prophet sallam sagte, wer lügt, wer eine Lüge über meine Person, über den Propheten erzählt, absichtlich, der sollte schon seinen Platz in der Hölle annehmen. Deshalb aufpassen, Barakallahu fikum, sagum lachem. Lügen in der Religion ist verboten, auch wenn du als Spaß meinst. Huna, nati mas'ala hiya nukat, allati tuhka. In kanat ala shakhs mu'ayyan, wa in kan fiha kadib, la yajuz. Amma iza kanat ala umur mumkin tujad, wa la yuzkar fiha shakhs mu'ayyan, wa innama yani umur hakada, yani, au al اللي يسمى يعني من باب السخرية بالشيء أو باب شيء مو معقول ولكن فيه تحريك لعقول الناس مثل يعني عرب تقول صاح الحائط بالوتد لما تشقني قال سل من يدقني طب هل الحائط والوتد يتكلموا ما يتكلموا ولكن هو من باب انه يفهم يعني الوتد إذا وضع في الحائط إذا ما في حدا يدقه ما يدخل لحاله في الحائط باعتبار أنه هذا مثل يقال أنه أنت لو ما أنت ما فعلت أنا ما كنت فعلت شيء فلذلك بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا انتبهوا لهذه المسألة بارك الله فيكم دا كون بيتود بس وسيا أو فبغيت تس فيتسي تسيلن إذا أوخ إن ديزم unter diesem Hadith zum Teil ja, zum Beispiel Scherz erzählst, was passieren konnte und du erwähnst nicht die Person direkt. Das ist kein Problem. Aber ich sage, ein Mann hat das und das gemacht, das kann passieren. Das ist kein Problem. Oder wenn du über etwas redest, zum Beispiel über Planeten oder Erde hat mit der Sonne gesprochen und so, das ist kein Problem. Weil das und Ironie ist es auch kein Problem in diesem Zusammenhang. Weil die Araber, die kennen das auch. Und die anderen auch kennen das. Wie zum Beispiel ein Sprichwort bei den Arabern. Der sagt, die Wand hat die Meisel angeschrien. Warum machst du Riss in mir? Meisel sagte, frag denjenigen, der mich schlägt. Normalerweise Meisel spricht nicht, Wand spricht nicht, aber das ist nur als sozusagen Ironie gemeint. Da soll man aufpassen, aber diese Witze, die mit Lügen verbunden sind über eine Person und die wirklich gelogen werden, darf man nicht, Barakallahu fikum, weil das da so gehört, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة من اغتبته أن تستغفر له رواه الحارث ابن أبي أسامة بإسناد ضعيف وهو موضوع وهو موضوع بارك الله فيكم حديث 1417 أنس رضي الله عليه hätte erzählt dass der Prophet hätte gesagt Die Sühne, wenn du über jemanden gelästert hast, ist, dass du für ihn Allah um Verzeihung bittest. Das ist bei Al-Harith ibn Abi Usama, aber das ist erfunden. Erfunden ist das. Und Aisha, radiallahu anha, qalat, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم أخرجه مسلم يعني الذي يخاصم ويجادل كثيرا هذا أبغض الناس إلى الله سبحانه وتعالى قال النووي في الأذكار فإن قلت لا بد للإنسان من خصومة لاستيفاء حقوقه فالجواب ما أجاب به الغزالي أن الذم إنما هو في من خاصم بباطل وبغير علم كوكيل القاضي فإنه يتوكل قبل أن يعرف الحق في أي جانب ويدخل في الذم من يطلب حقا لكن لا يقتصر على قدر الحاجة بل يظهر اللدد اللدد هو لددي الوادي أي جانب الوادي يعني كلما احتجيت عليه بحجة يحتج عليك بحجة من الطرف الآخر ما يبقى في نفس الموضوع ويدخل في الذم من يطلب حقا لكن لا يقتصر على قدر الحاجة بل يظهر اللدد والكذب لإذاء خصمه وكذلك من يحمله على الخصومة محض العناد لقهر خصمه وكسره بخلاف المظلوم عفوا ومثله من يخالط الخصومة بكلمات تؤذي وليس إليها ضرورة في التوصل إلى غرضه فهذا هو المذموم بخلاف المظلوم الذي ينصر حجته بطريق الشرع من غير لدد وإسراف وزيادة لجاج على الحاجة من غير قصد عناء ولا إذاء بفعله هذا ليس مذموما ولا حراما ولكن الأولى تركه ما وجد إليه أو ما وجد إليه سبيلا وفي بعض كتب الشافعية أنها ترد شهادة من يكثر الخصومة لأنها تنقص المروءة لا لكونها معصية إذن يا أخوة هذا الإنسان الذي يخاصم على كل شيء ويجادل على كل شيء ويظلم في الجدال أو يؤذي الناس في الجدال فهذا أبغض الناس إلى الله سبحانه وتعالى الله ما يحبه والله ما يحبه معناه له معنى عظيم والعياذ بالله نسأل الله العافية والسلام أي هو من عدم المحبة وهذا يترتب عليه آثار على لا يعينه ولا يتركه هكذا ولا حول ولا الناس ما يكسب له القبول نسأل الله العافية والسلام بارك الله فيكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم انتبه من جادل في خصومة بغير علم لم يزل في سخط الله حتى ينزع يعني حتى يترك يعني هو عم يجادل بغير علم وعم يجادل بلا نسأل الله العافية والسلام بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا 1418 عائشة رضي الله عليها sagte der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte der gehasste unter den Leuten bei Allah subhanahu wa ta'ala oder die gehasste Person von den Leuten bei Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige der viel kritisiert und debattiert, da muss ich hier sagen, streitet eigentlich, nicht debattiert, sondern der viel streitet. Und Al-Alad, da muss ich diese Wörter, Barakallahu fikum, Jazakumullah khairan, erklären. Al-Alad, das kommt von die Seiten von einem Tal. Wenn du ein Tal hast, da gibt es hier Seite und Seite. Und Al-Alad bedeutet, die sind die beiden Seiten. Was bedeutet das jetzt in der das Hadith bei Muslim? Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn du mit dieser Person redest, du bringst ihm ein Argument von dieser Seite, der bringt dir ein Argument von der anderen Seite. Das hat mit diesem Thema nichts zu tun. Und dann streitet diese Person, als ob er Recht hätte, und er hat kein Recht. Und das ist das Schlimmste. Und bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah liebt diese Person nicht, subhanahu wa ta'ala, liebt nicht solche Leute. Deshalb sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam auch, wer streitet in einer Sache ohne Wissen, das heißt ohne Recht, der ist in Unzufriedenheit von Allah subhanahu wa ta'ala, bis er das verlässt. Bis der das verlässt. Natürlich aus diesem Hadith, man könnte sagen, streiten überhaupt nicht. Du streitest nicht, du diskutierst nicht, du debattierst nicht. Al-Imam an-Nawawi sagt, nein, das ist nicht so. Wir müssen unterscheiden zwischen Streit, um dein Recht zu bekommen, debattieren, um Recht zu bekommen, oder weil du dein Recht sozusagen haben willst, und streiten von Leuten, die kein Wissen haben, kein Recht haben und die Unrecht tun. Das heißt, angenommen, du hast jemandem nichts getan. Diese Person kommt und auf einmal fängt an, dich zu beschimpfen. Sagst ihm, was habe ich dir getan? Der fängt an, einen Streit mit dir. Dann sagst du, fürchte Allah, was machst du? Die Leute sagen dir, streite mit ihm nicht. Okay, du zeigst Geduld, kein Problem. Aber angenommen, geht die zum Richter. Und der Richter sagt, was ist los? Dann sagst du, dieser Mann hat das und das gemacht. Der andere sagt, nein, das stimmt nicht und so weiter. Hier, natürlich, du kannst streiten und sagen und diskutieren und debattieren, weil du dein Recht haben willst. Jemand hat von dir dein Vermögen weggenommen oder jemand hat dir etwas Schlechtes getan. Du kannst streiten, um dein Recht zu bekommen. Das heißt nicht, dass es hier, dass es kritisch ist. Aber streiten, um Unrecht zu verwirklichen oder zum Beispiel in der Religion, wie heute Leute, die haben kein Wissen und die wollen über Religion streiten. Die wollen über Religion reden und die wollen Fatwa geben. Und wenn man ihnen sagt, das ist falsch, die sagt dir, ach, wer bist du, damit du mir sowas sagst? Möge Allah uns bewahren. Das ist genau, was hier gemeint wird. Der Prophet sagte, man jadala fi khusumatin bighayri ilm. Der weiß nicht. Das ist angenommen jetzt. Zwei Leute haben Streit und du weißt nicht. Da kommst du sofort und du verteidigst eine Seite, ohne dass du weißt, was los ist. Und du fängst an, ja, der hat recht und das ist gut und du bist schlecht und so. Aber du weißt gar nicht, was los ist. Wieso streitest du für eine Person? Dann sagt man, ja, aber du weißt nicht. Der sagt dir, und ist egal. Und der springt. Wie heute zum Beispiel, du diskutierst mit einer Person über Gebet, der springt zu Fasten. Du sagst ihm, wo ist der Beweis über dieses Thema? Der springt zu, der sagt, ja, meiner Meinung nach ist die Sache so, oder nach meinem Geschmack. Ist Geschmack und Meinung Beweis? Deshalb, das ist das Schlimmste bei Allah subhanahu wa ta'ala und subhanallah. Man sollte aufpassen. Viele Streitereien sollte man meiden. Und Streit allgemein sollte man meiden. Und da sollte man auch diese sinnlose Diskussionen meiden. Sinnlose Debatten meiden. Nicht, dass man unter dieser Hadith sich befindet, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. في خصومة لنيل الحق وفي خصومة لتبرير الباطل ونسأل الله العافية والسلام. باب الترغيب في مكارم الأخلاق. باب الترغيب في مكارم الأخلاق. Schaut mal, wir haben barakallahu fikum in den letzten Unterrichten, jetzt seit Monaten, denke ich, wir haben über verschiedene Themen gesprochen, die schlechte Charaktereigenschaften sind oder die schlechte Eigenschaften überhaupt auch benehmen, schlecht sind. Wir haben über zum Beispiel Zorn, über Lügen, über Ungerechtigkeit, Unrecht, über verschiedene Themen gesprochen. Das sind alle schlechte Eigenschaften. Und deshalb, das war das Thema überhaupt diesen Kapitel, das war die Warnung vor solchen Charaktereigenschaften oder vor solchen Handlungen. Jetzt reden wir über At-Targhibu fi Makarim al-Akhlaq. Das bedeutet jetzt, das ist die Aufruf zu den guten Eigenschaften und Charaktereigenschaften. An Ibn Mas'ud رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الحديث متفق عليه. الصدق ما طابق الواقع والكذب ما خالف الواقع. أما الهداية فهي الدلالة الموصلة إلى المطلوب، والبر التوسع في فعل الخيرات. فالإنسان يصدق هيك، وهذا الصدق دلالة موصلة إلى البر. الإنسان الصادق يكون بار، يكون من الأبرار. قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم. ولا يزال وما يزال الرجل يصدق، يعني يتكرر منه الصدق ولا يكذب، حتى يكتب عند الله صديقا. أما الآخر فهو الذي يكذب، يعني ما يخالف الواقع، يقوده إلى الفجور. الفجور الأصل هو الشق، وهو الميل إلى الفساد، يعني شق الدين ويميل إلى الفساد والعياذ بالله، وينبعث إلى المعاصي، أي هذا يهدي إلى جوامع الشر، الكذب. فالرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نسأل الله العافية والسلام. ذاك هذا الحديث دليل على عظم شأن الصدق وعلى قبح الكذب، فالكذب يهدي إلى النار والصدق يهدي إلى الجنة. هذا من أول الأخلاق، أن يكون الإنسان صادقا في التعامل، صادقا أولا مع ربه، صادقا في دينه، صادقا مع الناس، صادقا مع نفسه. فالإنسان الذي يكذب أخوة، هنا ما يكذب على يغش نفسه، في آخر شيء هو يغش نفسه، كان هو يعلم أنه يكذب، فمهما فعل سيبقى في قلبي هذا الأمر أنك أنت تكذب، ولم يرتاح هذا والله. مهما فعل. شوف حتى لو فعل اللي هذا يفعل إلا لما يسمع كلمة الكذب تضرب في صدره هكذا، نسأل الله العافية والسلام. الإنسان صدق، وهذا أصل الإسلام، أصل الدين الصدق، الصدق أولا مع رب العالمين، ثم مع الناس ومع الإنسان نفسه، نسأل الله العافية والسلام. بارك الله فيكم. كابتل 5، الترغيب في مكارم الأخلاق. الترغيب، هل الترغيب؟ الترغيب بدوت بس من تيجي ادفس جوت مخت دام الدودة السود ساكن أنيمست دفس فالانجن بتسجلي جوتن ايجنشافتن. ابن مسعود رضوان الله عليه ساكت ده قزنت الله صلى الله عليه وسلم ساكت عليكم بالصدق، لازم نس عليكم بالصدق، لازم Ich befehle euch, dass ihr die Wahrheit sagt. فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ. Wahrhaftigkeit führt zu Tugend. Führt zu Tugend oder Tugendhaftigkeit. Und Tugendhaftigkeit führt ins Paradies. Und die Person sagt die Wahrheit und sucht nach der Wahrhaftigkeit, bis er bei Allah subhanahu wa ta'ala, oder bis die Person bei Allah subhanahu wa ta'ala als Siddiq, als Wahrhaftiger geschrieben wird. وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبُ. Ich warne euch vor Kadhib, vor Lügen, Lüge, weil die Lüge führt zu Boshaft. Und hier Boshaftigkeit gibt es nicht auf Deutsch, Boshaftigkeit. Ja. Böshaftigkeit gibt es nicht, aber Bos mit O. Ja. Ohne Umlauf. Zu Boshaftigkeit. Und Boshaftigkeit führt in die Hölle. Und die Person lügt und versucht immer zu lügen, bis diese Person bei Allah subhanahu wa ta'ala als Lügner geschrieben wird. Das heißt in Al-Bukhari Muslim. Das ist sehr schöne Überlieferung. Und subhanallah, Allah, ich finde, dass der Autor in diesem Kapitel so schön angefangen hat. Mit dieser Überlieferung. Weil barakallahu fikum, schaut mal, ihr müsst das als Regel nehmen. Wenn man lügt, dann wird man alles tun. Wenn man lügt, wenn man alles tut. Und wenn man wahrhaftiger ist und die Wahrheit sagt, dann wird man vielleicht Fehler machen, aber schnell wird man zurückkommen, weil man wahrhaftig ist. Wahrhaftigkeit und Lüge, was ist der Unterschied? Die Lüge ist, dass du etwas erzählst, was nicht wahr ist, was nicht so sagen, wie die Sache ist. Du änderst das. Aber Wahrheit erzählen heißt, dass du das so erzählst, wie das ist. Deshalb, die Person versucht, die Wahrheit zu sagen, da wird man Tugend. Und wenn man Tugend ist, dann kommt man ins Paradies. Aber wenn man lügt, dann wird man alle Sachen von Schar machen. Wisst ihr, was bedeutet Al-Fujur im Arabischen? Auf Deutsch, ich weiß nicht, ob Al-Fujur mit Boshaftigkeit genaue Übersetzung ist. Ich denke, es gibt nicht das Wort Fujur. Das ist übertrieben, Al-Fujur, das ist übertriebene Acht von Sünden, von Sündigen. Das heißt, man macht alle Sünden. Ist egal dann. Man hat keine Grenzen mehr. Al-Fujur kommt im Arabischen von ein Loch in der Erde machen. Und das bedeutet, man macht sozusagen ein Loch in der Religion. Da geht man tief. Da machen wir alles. Ist egal. Deshalb, ich empfehle euch, barakallahu fikum, seid von den Leuten, die immer die wahrhaft sind und die Wahrheit sagen. Weil wenn du anfängst zu lügen, dann wirst du sehr viele schlechte Taten begehen. Und wenn du merkst, dass jemand lügt, dann sei gewarnt vor dieser Person. Weil die Person, die lügt über die anderen, der wird auch über deine Person lügen. Und derjenige, der mit den anderen lügt, der wird auch mit dir lügen. Aufpassen in diesem Zusammenhang. Deshalb, ich finde, das ist sehr schön, was er hier genommen hat, weil die eine Basis von unserer Religion ist, dass man wahrhaft ist. Und dass man, barakallahu fikum, erstmal Wahrhaftigkeit hat mit Allah, den Menschen, beides zusammen. Und da sollte man auch diese Wahrhaftigkeit mit sich selber haben. Derjenige, der lügt, der weiß selber in seinem Herzen, dass er lügt. Auch wenn er das so beschmückt und wenn er das schön macht. Und Wallah, wenn diese Person nur das Wort Lügen hört, egal was er ausgeschaltet hat in seinem Gehirn und seinem Herzen, das wird ihm wehtun. Deshalb merkst du manchmal, du erzählst über Lüge, sagst Leute lügen und sowas, einer ist sofort unzufrieden mit deinem Wort. Warum bist du unzufrieden? Ja, der meint mich. Der hat mich kritisiert. Der hat mich beschimpft. Subhanallah, wie hat er gewusst? Man redet über Lüge. Bist du betroffen? Warum bist du so, sage ich jetzt, angesprochen? Fühlst du dich angesprochen? Redet tausendmal über Lüge, ist mir egal. Redet tausendmal über Sina. Das, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wenn man kein Sina begeht, wenn man nicht lügt, wenn man nicht schlecht macht, dann will ich reden. Sollst dankbar sein. Aber du fühlst dich angesprochen, warum? Deshalb sollen wir aufpassen. Subhanallah, wer das Paradies haben will, sollte, barakallahu fikum, sollte immer Wahrhaftigkeit haben und sollte Gutes tun und Lügen meiden. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث متفق عليه. بارك الله فيكم. هذا تكلمنا عليه. ليش قال أكذب الحديث؟ ليش أكذب الحديث؟ لأنه الظن أصلا هو شيء مبني على غير أدلة. فلما الإنسان يظن بشيء مبني على غير أدلة فأنا كأنه يكذب، فكان أكذب الحديث. الإنسان لما يحدث يكذب، والظن يكون أكذب الحديث لأنه الذي كذب يعني هو غير الواقع. أما الظن أصلا ما في تغيير للواقع، إنما مبني على لا شيء. فنسأل الله العافية والسلام. فالإنسان يظن الظن الحسن وليس الظن السوء. طبعا هنا المعنى الظن السوء وليس الحسن، لأنه الظن الحسن واجب في دينه. بارك الله فيكم. أبو هريرة رضي الله عليه أتسيت دست النبي صلى الله عليه وسلم sagte seid gewarnt vor schlechten Vermutungen. War die schlechte Vermutung die أكذب الحديث die größte Lüge des Wortes ist. Das heißt, das war Bukhari Muslim. Wir haben auch über diese Überlieferung schon gesprochen. Schau mal, wenn du schlecht vermutest, dann baust du das auf keinen Beweisen. Du hast keine Beweise. Derjenige, der spricht und lügt, der ändert die Tatsache, indem er lügt. Aber derjenige, der schlecht vermutet, der ändert noch nicht auch die Tatsachen, weil er gar nicht hat. Der hat eine Vermutung und der baut auf diese Vermutung. Und deshalb sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das ist Akdab al-Hadith. Als ob man spricht und da hat man auch die Tatsachen nicht geändert. Gar nicht. Da holt man sozusagen, das ist von Luft ergriffen. Und das ist genau, wenn man schlecht vermutet. Passt auf, die gute Vermutung von einem Moslem ist Pflicht. Du sollst immer gut vermuten von den Leuten. Aber wenn man bestimmte Handlungen hat, die lässt uns von ihm nicht mehr gut vermuten, dann vermuten wir auch nicht gut. Aber das ist mit Beweisen, mit Belegen und nicht so einfach. Deshalb man sollte immer versuchen, gut zu vermuten und nicht schlecht zu vermuten, weil die schlechte Vermutung das Schlimmste ist vom Wort. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Wa Nabi Sa'idin radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس بالطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال فإذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حقه؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحديث متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الجلوس في الطرقات، وكأن الصحابة فهموا أن الأمر هنا، لما حذرهم ليس للوجوب، إنما هو للترغيب. ويحتمل أنهم رجوا وقوع النسخ، يعني قالوا كيف. وفي زيادة أبي داود وإرشاد ابن السبيل وتشميت العاطس، وزاد سعيد بن منصور وإغاثة اللهوف، وزاد البزار والإعانة على الحمل، وزاد الطبراني وأعين المظلوم واذكروا الله كثيرا، وزاد أبو داود وتهدوا الضال، وزاد في حديث أبي طلحة حسن الكلام. وقال ابن حجر رحمه الله جمعت آداب من رام الجلوس على الطريق، من قول خير الخلق إنسانا أفشي السلام وأحسن في الكلام، وشمت عاطسا وسلاما رد إحسانا، في الحمل عاون مظلوما أعن، وأغث لهفانا اهدي سبيلا واهدي حيرانا، بالعرف مر وانهى عن نكر، وكف أذى وغض طرفا، وأكثر ذكر مولانا. هذه الأمور التي تكون طبعا حق على الإنسان، واجب على الإنسان، منها ما هو واضح الوجوب، ومنها ما هو للاستحباب، والله تعالى أعلم. والحكمة في النهي عن الجلوس في الطرقات أنه لجلوسه يتعرض للفتنة، يعني الإنسان إذا جلس يتعرض للفتنة، لأنه قد ينظر إلى أمور مما الناس تمر إليه وكذا، وقد يفعل شيء. وفيه التعرض لحقوق الله وحقوق الناس، لأن الإنسان جلس في بيته وما جلس الطريق ما يتعرض لمثل هذا. فلما طلبوا الإذن لهم بالوقام مجالسهم عرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحقوق التي عليهم ولهم في هذا. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. أبو سعيد رضوان الله عليه سيلت دست البروفيت صلى الله عليه وسلم زاكت زايد جوانت فو زيتسن أم غندد دفيق كان عمزي جزاك هو جزانت الله. Wir können nicht anders, dass wir zusammen sitzen und wir reden. Dann sagt er, wenn ihr das nicht nicht wollt, dann müsst ihr dem Weg seine Rechte geben. Dann haben sie gesagt, was sind die Rechte des Weges? Er sagte, Raddul Basar. Was ist Raddul Basar? Blicke senken. Blicke senken. وكف الأذى. Schlechtes meiden. الأذى ist das, dass man anderen schadet. Das ist keinen Schaden zu fügen. ورد السلام. Salam erwidern. Das Gute gebieten, das Schlechte verbieten. Oder untersagen. Das ist bei Al-Bukhari und Muslim. Bei Abu Dawud, er sagt ja, wa irshad ibn Sabili wa tashmit al-Atis. Das ist, wenn jemand auf der Reise ist und er braucht, dass man ihm den Weg zeigt. den Weg zeigen. Das Mittelalter, wenn jemand niest, sagt Alhamdulillah, dann sagt ihm Yirhamukallah. Bei Sa'id und Mansur, wa ighathatun lahuf. Wenn jemand Hilfe braucht, dann leistet die Hilfe. Wa al-i'anatu ala al-himl, ala al-hamli, das Balbazar. Und wenn jemand etwas tragen will, dann hilft dabei beim Tragen. Wa a'inu al-mazluma, bei al-Tabarani, wa zkurullah kathira. Und unterstützt denjenigen, der zu Unrecht behandelt ist, und erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala viel. Und bei Abi Talha, Entschuldigung, in einem Hadith von Abi Talha, dass man das gute Wort sagt. Und bei Ahmed und Tirmidhi, wa afshu salam, verbreitet Frieden. Das sind, barakallahu fikum, 13 Themen, wenn man unbedingt, das wird früher, das war das, die haben sich gesessen am Rande des Weges und die haben miteinander gesprochen und geredet. Der Prophet sagte, mach das nicht. Aber die Sahaba haben das nicht so verstanden als verboten. Sie haben das verstanden, besser, dass ihr das nicht macht. Das sagen manche Gelehrten. Andere sagen, das bedeutet, sie haben das verstanden, sitzt nicht oder bleibt nicht am Rande des Weges, damit ihr Treffen macht und so. Aber sie wollten sagen, oh Prophet, wir haben keine andere Möglichkeit. Wo würden wir uns treffen dann? Dann sagte der Prophet, okay, wenn ihr das unbedingt machen wollt, dann gibt es Bedingungen. Dann gibt es bestimmte Handel oder bestimmte Regeln, wenn man sitzt. Die sind nochmal. Wir erwähnen die nochmal, barakallahu fikum, eins nach dem anderen. Blicke senken. Was wird Blicke senken? Was wird, wenn jetzt Frauen vorbeikommen und so, da sollte man nicht die Frauen anschauen und so. Zweitens, kaffol adat. Anderen keinen Schaden zufügen. Weder mit Wort, noch mit Tat. Nicht, dass jemand kommt und sagt, ja, mach dieser Mann. Oder beschimpfen. Drittens, Raddus Salam. Erwidern von Salam, wenn jemand sagt, Salam alaikum. Weil normalerweise im Islam, wenn du sitzt und die anderen laufen, derjenige, der läuft, sagt dem Sitzenden, Salam alaikum. Sagst du, alaikum salam. Viertens, Al-Amru bil-Ma'ruf. Das gute Gebieten. Zum Beispiel eine Person macht, will eine Sünde machen oder macht etwas, was schlecht ist. Dann soll man ihm sagen, ah, dann pass auf. Fünftens. Natürlich, das ist in einer islamischen Gesellschaft. Ja? Nicht, dass man heute sitzt hier in der Kalibnisch-Straße und jede Frau kommt da, der... Über was fertig. Und nachher einen Munkar. Genau. Das schlechte Gebieten. Ja, sieht eine Person mit Alkohol, sag ihm, fürchte Allah, ich bin kein Alkohol. Irshad ibn al-Sabil. Irshad ibn al-Sabil. Wenn jemand auf der Reise ist und der braucht jemanden, der ihm den Weg zeigt, dann zeigst du ihm den Weg. Al-Tashmit al-Atis. Wenn jemand niest und sagt, Alhamdulillah, sagt, Yirhamukallah. Ighathatu al-Lahuf. Wenn jemand unbedingt Hilfe braucht, dann sollte man ihm helfen. Al-i'anatu ala al-hamal. Wenn jemand etwas Schweres hat und er braucht Hilfe, dann hilft man. A'in al-mazlum. Wenn jemand zu euch kommt, das heißt, wenn jemand zu euch kommt, sagt, jemand hat mit mir Unrecht getan und wirklich, dass es zu Unrecht behandelt, dann sollte man ihm helfen, damit er sein Recht bekommt. Wazkuru Allah kathira. Wird erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala viel. Husn al-Kalam, dass man das gute Wort sagt. Afshu al-Salam, das wird Frieden verbreiten oder Frieden groß verbreiten. Und Tahdu al-Dal, wenn jemand den Weg sozusagen, wenn man sich verfahren hat, dann sollte man ihm den Weg zeigen. Warum sollte man nicht am Rande des Weges sitzen und so weiter? Weil das dazu führen könnte, dass man in Sünden fällt. Weil wenn du zu Hause sitzt, dann wirst du bestimmte Sachen nicht sehen. Und du wirst mit diesen Sachen nicht konfrontiert sein. Deshalb bist du, du wirst keine Sünde begehen. Aber wenn du immer auf der Straße bist, dann wirst du die Leute sehen, mit ihnen reden, oder wird was passieren, und es könnte sein, dass du sündigst. Deshalb lieber, dass man das nicht macht. Das ist aber auch Lofikum. Der Prophet hat ihnen erlaubt, aber mit Bedingungen. Mit diesen Bedingungen. Und es gibt noch andere Bedingungen natürlich, die von der islamischen, sage ich jetzt, Verständnis her abzuleiten sind. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Das letzte für heute, inshallah. وعن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين متفق عليه والحديث دليل على عظم شأن الفقه والعلم في الدين وإنه لا يعطاه إلا من أراد الله به خيرا عظيما والفقه في الدين تعلم قواعد الإسلام ومعرفة الحلال والحرام والذي لا يتفقه في الدين يفهم من ذلك أنه لم يرد به الله خيرا والحديث دليل ظاهر على شرف الفقه في الدين والمتفقهين فيه على سائر العلوم والعلماء والمراد طبعا فقه في الدين ومعرفة الكتاب والسنة Barakallahu fikum. Muawiya radıyallahu aleyhi sagte, der Gesandte Allah sallallahu aleyhi ve sellem sagte, wenn Allah mit jemandem guten will, dann lässt Allah diese Person Wissen in der Religion haben oder die Religion richtig verstehen, würde ich lieber sagen. Gibt ihm Verständnis in der Religion. Wenn Allah mit jemandem gut will, subhanahu wa ta'ala, lässt Allah subhanahu wa ta'ala diese Person oder gibt Allah subhanahu wa ta'ala diese Person Verständnis in der Religion. Barakallahu fikum, diese Überlieferung, das ist bei Bukhari Muslim, und das ist ein Beweis, dass des Vorzuges von Wissen und von Verständnis der Religion. Das heißt, wenn Allah mit dir gut oder dir Gutes geben will, dann lässt Allah subhanahu wa ta'ala dich die Religion verstehen und du verstehst die Regeln des Islam, die Grundlagen des Islam und du weißt, was verboten, was erlaubt ist. Und derjenige, man könnte das so verstehen, wenn Allah mit dir nicht Gutes will, dann lässt er dich nicht die Religion verstehen. Das hat umgekehrt. Wenn du die Religion nicht verstehst, dann hast du nicht Gutes bekommen. Und natürlich in dieser Überlieferung ist klar, Vorzug von den Gelehrten und von dem Wissen im Islam, im Koran und Sunna. Sabarakallahu fikum, das ist so schön aufgebaut von dem Autor, rahimahullah ta'ala, dass er auch mit diesen Themen angefangen hat und dass er das zu den guten Eigenschaften oder in diesem Kapitel erwähnt. Weil durch Wissen du auch gut handeln wirst. Aber wenn du kein Wissen hast, dann wirst du alles machen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Alhamdulillah, ya Rabbil Alameen. Salli Allahum ala Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallam wa kathira. Subhanakallahu wa hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. وجلد الذي